Hallo und wieder einmal willkommen zu einem Interview zum Filmfest Schleswig-Holstein. Diesmal haben wir die beiden Festivalleiter Daniel Krönke und Arne Sommer zu Gast. Des Weiteren haben wir auch die Festivalkoordinatorin Britta Voss. Selbige haben wir gleich mal gefragt, das Luschern vor dem eigentlichen Filmfest ist vorbei. Wie zufrieden sind die Initiatoren mit der Resonanz? Das ist natürlich jetzt schwierig zu sagen. Also grundsätzlich ist natürlich das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Das muss man in Kiel auch immer beachten, dass neue Veranstaltungen, die das erste Mal stattfinden, sich erstmal etablieren müssen, dass sie sich rumsprechen müssen, ganz einfach. Und wir haben viel Werbung gemacht auf allen möglichen Kanälen und sind wirklich sehr zufrieden, wie es für das erste Mal gelaufen ist. Wir hatten in allen Vorstellungen Leute und auch so, dass wirklich die Säle angenehm gefüllt waren. Und was ich besonders schön fand, war die Male, wo ein Gespräch im Anschluss mit den Regisseuren, mit den Filmemachern stattgefunden hat, dass das Publikum einfach so engagiert war und den Filmemachern viele Fragen gestellt hat und interessiert war an dem, was sie zu erzählen hatten, wie die Filme entstanden sind. Und der Festivalleiter Daniel Krönke möchte dazu auch noch etwas ergänzen. Ja, gerne. Und Britta hat absolut recht, wenn sie sagt, so, das braucht seine Zeit, bis sich sowas rumspricht. Ich mache schon viele Jahre Programm. Und man kann nie sicher sein, zu welchem Programm Publikum kommt und zu welchem nicht. Und aber allgemein dauert es Jahre, bis sich so eine Reihe und auch ein Name etabliert hat, dass die Leute was damit anfangen können. Und dann ist es auch so, in Kiel wird ja eine Menge geboten an Kultur. Also da gibt es immer Konkurrenz. Gar nicht mal jetzt Film gegen Film oder so, aber es gibt eben halt andere Dinge. Das kann ein wichtiges Champions League-Spiel sein oder auch Oper oder Theater können ein Highlight haben. Und das kann man nicht immer alles beachten und einplanen. Und die Frage nach der Resonanz auf das Luschern haben wir auch nochmal Arne Sommer gestellt. Ich würde Luschern erstmal als einen großen Erfolg werten, weil natürlich alle Kinos mitgemacht haben. Das ist ja nicht selbstredend, dass die mal einfach sagen, wir machen zusammen ein Programm in ganz Kiel. Und allein das ist schon ein großer Erfolg gewesen und konnte dann dementsprechend auch, glaube ich, viele Leute überzeugen, wie wichtig es ist, da anzusetzen. Wenn es heißt, in allen Kieler Kinos, dann müssen wir aber noch mal kurz nachfragen. Denn der Film Holstein Herz, eine Doku über den Verein Holstein Kiel und seine Fans, wurde ja streng genommen nicht in einem Kino gezeigt. Das ist der Gründungsort des Vereins. Das ist das ehemalige Storchnest. Nicht Storchennest, sondern Storchnest. Herr Britta schüttelt gerade den Kopf, was man nicht sehen kann, weil wir ja im Radio sind. Also in dem Film wird eigentlich gesagt, dass sie sich in einem Zug gegründet haben, während sie nämlich auf dem Weg zu einem Auswärtsspiel zu ihrem ersten nach Lübeck waren, dass sie da beschlossen haben, Mensch, jetzt fahren wir hier so schön Fußball spielen, wollen wir nicht einen Verein gründen? Dass das so der Gründungsmoment war, so ist das in dem Film gesagt worden. Nichtsdestotrotz, ich fand das auch mit dem Gutenberg ein spannendes Experiment, weil wir eben das Filmfest nicht nur in die Kinos hinausgetragen haben, sondern in einen Ort getragen haben, der eigentlich so wirklich gar nichts mit einem Filmfest zu tun hat, nämlich eine Sportsbar. Und dieser Ort kommt auch in dem Film selbst vor. Und es war natürlich auch in dem Moment, wo man die Bilder sah, wie es damals zur Jahrhundertwende in der Kneipe ausgesehen hat, ging auch so ein Raunen durch die Menge. Das war schon irgendwie ein schöner Moment. Was bei Luschern auch sehr gut funktioniert hat, waren die Gäste. Also wir haben ja sehr viel Entgegenkommen von den Verleihen, als wir auf der Suche waren nach Filmen, die uns auch Gäste vermittelt haben. Wir hatten, ihr habt sie ja selbst interviewt, zu Beginn Franziska Riemann da. Wir hatten jetzt am Ende Stefan Schubert von Wüstefilm und Jörn Radl von der Animationsfabrik Hamburg da. Das waren tolle Klammern sozusagen, weil das der Abend im Metro toll war mit einem langen Publikumsgespräch und sehr involvierten Zuschauern. Und ebenso war es bei Another Day of Life. Am Ende der Reihe war das Gespräch auch ausführlich und ausgedehnt und sehr kompetent. Da ging es auch um technische Aspekte beim Animationsfilm und 3D-Animation und so weiter. Und das waren schon glückliche Momente so. Eine andere spannende Frage ist natürlich auch, wie lange es dauert, sich die Filme auszusuchen für das Luschern und das Filmfest selbst. Ja, es gab eine Shortlist, so im Prinzip so beim Festivalschauen im letzten Jahr sind so Filme hängen geblieben, die auch mit Schleswig-Holstein zu tun haben oder einfach auch ins Auge gefallen sind wie Another Day of Life, der bei den Nordischen lief und in Cannes gestartet ist. Aber dann haben wir uns Tipps geholt, auch Arne hat uns Tipps gegeben. Wir haben mit den Kinos gesprochen, da gilt es natürlich auch den richtigen Film für das entsprechende Kino zu finden. Da wurde da auch mal wieder sozusagen das Programm nochmal umgestellt. Dann wollten wir gerne einen alten Tatort aus den 70ern zeigen, der in Schleswig-Holstein gedreht wurde. Da konnten wir die Lizenzen für nicht bekommen. Was dann aber ein Glück war in der Hinsicht, dass wir eine Schleswig-Holstein-Premiere mit All My Loving bekommen haben. Also so Es gibt Vorstellungen und dann gibt es auch ein bisschen Realitäten, wo man nochmal nachhaken muss und nochmal was Neues finden muss. Aber insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Programm, was wir da an Klassikern, Schleswig-Holstein-Klassikern von lokalen Filmen machen, Kurzfilmabend von lokalen Filmen machen und auch neue Filme Schleswig-Holstein prämieren. Das bunte Programm ist ein gutes Stichwort. Es gab ja dieses Mal beim Filmfest auch zum ersten Mal einen Hochschultag. Was war das? Einmal kurz zusammengefasst von Arne Sommer. Der Hochschultag fand zum ersten Mal statt, weil wir dachten, dass es eine gute Sache wäre, die Hochschulen besser in das Filmfest zu integrieren, die Hochschulen, die Studierenden zu vernetzen mit der Filmszene, aber auch untereinander zu vernetzen. Ich glaube, dass zum Beispiel die FH Kiel und die Muthesius Filmhochschule, obwohl sie eigentlich viel miteinander machen könnten, jetzt noch nicht so viele Berührungspunkte hatten. Heute habe ich aber gesehen, dass Studierende von beiden Schulen in den jeweils anderen Programmen saßen. Und alle waren am Ende bei der Eröffnung und haben den jeweiligen Preisträgern der anderen Schule zugeklatscht. Das fand ich aber eine schöne Sache. Das sollte man auf jeden Fall ausbauen. Man muss, glaube ich, versuchen, die film- und medienrelevanten Studiengänge besser zu vernetzen, auch mit der Filmszene besser zu vernetzen und andersrum natürlich auch möglichen Arbeitgebern zu zeigen, hier kommen die jungen Talente. Und wenn das alles mal irgendwann so richtig aufgegangen ist und miteinander vernetzt ist, dann ist das, glaube ich, eine große Szene, die wir jetzt gerade erst anfangen anzupieken. Um da anzuschließen, dem, was Arne gerade gesagt hat, das Vernetzen der Hochschulen untereinander und der jungen Filmschaffenden, ist natürlich das Filmfest selber auch immer ein Angebot zur Begegnung mit Filmemachern. Und so war es auch beim Luschein gedacht, dass das sozusagen Beispiele sind, was der nächste oder übernächste Schritt sein kann in der Filmkarriere. Und deswegen war es natürlich auch mal interessant, einen Produzenten oder zwei Produzenten da zu haben, einen Filmproduzenten und einen Animationsfilmmacher, um Fragen stellen zu können, wie es so in der Praxis aussieht, wie kommt man weiter im Filmbusiness. Das Luschein ist vorbei. Das Filmfest hat nun offiziell begonnen. Es gibt jede Menge Highlights, doch was sollte man sich auf keinen Fall entgehen lassen? Fragen wir einmal Arne Sommer. Es gibt ja noch 2 Tage Programm beim Filmfest Schleswig-Holstein. Morgen am Freitag wäre ein absolutes Highlight Schönheit und Vergänglichkeit. Ein Dokumentarfilm, der auf der Berlinale dieses Jahr Premiere hatte von Ann-Kathrin Händel. Und am Samstagabend zum Abschluss das Kurzfilmprogramm, moderiert von Eckart Papst, dem Leiter des Kinos in der Pumpe, ist schon ein echter Klassiker, der dann abgeschlossen wird mit der Preisverleihung der beiden Preise des Filmfestes. Daniel Krünke hat noch einen Tipp. Wer es etwas ungewöhnlich mag, es gibt ein Programm, in dem wir zum einen einen Kurzfilm von der Muthesius-Schule programmiert haben, Saga von Arturo Sayan und Ina Hartmann und Part mit aus einem Jahr der Nichtereignisse von Ann-Caroline Renninger und René Fröke. Ein Film aus dem Herzen Schleswig-Holsteins, der einen hochbetagten Landwirt porträtiert und dabei auch mit 8mm und 16mm Material arbeitet. Und der ist wunderschön anzusehen. Und bereits beim Luschein wurde bereits mehrfach der Filmwettbewerb Local Heroes angekündigt. Was ist das und wie kann man da mitmachen? Ja, Local Heroes, da freuen wir uns drüber, dass sich das, haben wir letztes Jahr das erste Mal gemacht, dass wir sogar 2 Kurzfilmprogramme auf dem Lala Festival, das ist ein Festival für Musik und Performance in der Nähe von Bordesholm. Negen Harry ist da ganz in der Nähe, wem das etwas sagt. Und wir machen das dieses Jahr wieder und suchen tatsächlich Kurzfilme aus Schleswig-Holstein für dieses Programm. Die kann man einreichen. Die Einreichbedingungen findet man unter filmkultur.sh. Und die beiden Kuratoren Pola Rader und Thomas Rader freuen sich über Kurzfilme sämtlicher Genres und werden daraus ein Wettbewerbsprogramm kuratieren. Das heißt, es gibt auch einen Preis zu gewinnen. Und einreichen kann man bis zum 10.06. und das Festival findet statt vom 4. bis zum 6. Juli. Auf der Eröffnung des Filmfestes gab es auch einige Preise. Welche waren das und wofür stehen diese? Auf der Eröffnung des Filmfestes wurden der Nicht-Silberne Hering der Muthesius-Hochschule und der Peter K. Hertling-Filmpreis der FH Kiel vergeben. Beides sind interne Preise der jeweiligen Hochschulen. Aber es hat uns sehr gefreut, dass die Hochschulen gesagt haben, das vergeben wir auf dem Filmfest Schleswig-Holstein. Erstens als krönender Abschluss des Hochschultages und zweitens als Auftakt für das ganze Festival bei der Eröffnung, um so eine Klammer zu schaffen. Am Anfang gibt es Preise, am Ende gibt es Preise, um die Studierenden einfach mehr einzubinden in das ganze Festival. Die sind natürlich auch zur Eröffnung geblieben und haben gefiebert und haben sich gefragt, ob sie dann diejenigen sind, die was gewonnen haben oder nicht. Und mich hat es sehr gefreut, dass die Hochschulen sofort gesagt haben, klar, das ist ein toller Rahmen für uns, das Filmfest, da würden wir gerne unseren Preis vergeben. Das war einfach eine runde Sache und eine Win-Win-Situation, wie man so schön sagt. Eine runde Sache und eine Win-Win-Situation ist das Filmfest auf jeden Fall für jeden Filmbegeisterten und jeden, der es werden möchte. Das Filmfest geht noch bis Samstag, den 11. Mai. Wir bedanken uns hiermit noch einmal bei Britta Voss, Arne Sommer und Daniel Grünke für dieses Interview.